1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch zu einer neuen Talkwoche und die beginnt wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 zu jedem Thema, das euch interessiert. Und ich würde ganz gerne mit euch reden über Günther Jauch gestern. Habt ihr seine Sendung gesehen und wie hat sie euch gefallen? Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und die erste Anruferin heute Nacht heißt Helga. Und sie ist 70 Jahre alt. Guten Morgen, Helga. Guten Morgen, Domian. Um was geht es? Weswegen hast du angerufen? Ich bin sehr aufgeregt. Ich sehe da deine Sendung zwar schon von Anfang an und finde die auch super toll. Mhm, dankeschön. Und bei mir geht es darum, dass ich Eheprobleme habe, also in dem Moment, dass wir uns sehr viel streiten. Wie lange seid ihr verheiratet? 49 Jahre, im November werden es 50. 50 Jahre. Ja. Goldene Hochzeit. Und, ja, sehr schön. Also, ich hoffe. Ja. Und ihr streitet viel? Wir streiten viel für Bagatellen, würde ich sagen. Und ich finde, ich weiß es nicht, ich sage mir immer wieder, man könnte es so gut haben und trotzdem wegen die Streitereien. Mhm. Ich habe ihn immer noch gern, aber ich kann es jetzt bald nicht mehr verkraften. Ja, wie oft streitet ihr denn? Immer. Ständig. Immer? Ja, heute, ja. Also jeden Tag? Ja. Und ja. Mehrfach am Tag? Mehrfach am Tag. So, dass er so weit ist und mir immer vorwirft, er will sich umbringen und ich schon so abgestumpft bin und sage dann, mach es doch und es ist ganz schlimm. Mhm. Schon das finde ich eine Gemeinheit, dieses zu sagen, ich habe auch meine Probleme und sage ihm sowas nie. Ja, das ist natürlich alles ganz schlimm. Ja. Seit wie vielen Jahren geht das so? Ist es so schlimm? Ach, ich würde sagen schon mehrere Jahre, dass wir kaum noch normalen Gesprächsstoff haben wir gar nicht. Wir können manchmal nebeneinander 3 Stunden sitzen, im Auto fahren, irgendwo hin, weil da wird kein Wort gesprochen. Wie ist es denn? Und wenn er was spricht, er geht nebenbei Taxi fahren, dann hat er Notthema Taxi, aber... Oder es wird ein Streitgespräch. Wie ist es denn morgens beim Frühstück? Ja, wir frühstücken eigentlich nicht zusammen. Er ist eher unten und ich schlafe meistens was länger. Hm. Das machen wir meistens. Und wenn ich dann runterkomme, dann frühstücke ich kaum, sondern renne nach draußen. Wir haben einen eigenen Garten, also eigenes Haus. Ja. Und guck schon wieder da oder da. Und obwohl ich meine Tabletten und alles nehmen müsste, aber mache ich auch nicht. Also, und da sage ich zwar guten Morgen, wenn wir nicht gerade Streit hatten, ja. Aber... Aber es kann auch schon mal passieren, dass du nicht guten Morgen sagst. Ja, öfter. Ja, sicher, sehr oft. Und es gibt keine Tage, wo es mal schön ist zumindest. Also zumindest ein bisschen entspannend, geschweige denn schön. Nee, also kann ich bald nicht mehr sagen. Wir waren jetzt 14 Tage in Urlaub, nach meiner Mutter nach England mit meinen Kindern und Enkelkindern. Hm. Also da war das noch schlimmer geworden, dass alle anderen das auch gemerkt haben. Und das hat mich so... ganz runtergesetzt. Mhm. Meine Mutter kennt ihn schon und weiß auch, wie das ist. Die nimmt das nicht so krumm, aber es sind ja auch andere da. Und da muss deine Mutter, Helga, aber eine sehr alte Dame sein, ne? Die wird nächstes Jahr 90. Ah, ja, ganz genau. Stolzes Alter. Ja. Stolzes Alter. Du hast Kinder. Ich habe Kinder, du hast es gerade erwähnt. Ja, ich habe eine Tochter und ein Enkelkind. Ja, und das Enkelkind hat auch einen Freund. Ja, wie alt ist die Tochter? Die Tochter ist 41. Ja, redest du mit ihr auch darüber? Sie weiß das mittlerweile, aber sie ist der gleiche Typ wie mein Mann. Ach so, dann hast du in ihr keine Gesprächspartnerin und schon gar keine Verbündete. Nein, jetzt wie sie sich in England beschwert haben, dass wir wieder da des Öfteren gestritten haben, da habe ich gesagt, ich rede mit euch nicht oft darüber, aber das erlebe ich jeden Tag. Mhm. Ne? Es gibt auch keinerlei Zärtlichkeiten mehr zwischen euch? Ja, wenn er mal möchte, schon. Und das habe ich jetzt in England einmal abgelehnt und dann ist er noch bockiger und außerdem kann er nicht mehr so, wie er möchte. Also du meinst jetzt mit Zärtlichkeiten wirklich Sex, wenn er will? Ja. Dann kommt er auf dich zu? So nicht, so nicht einmal in den Arm nehmen, nicht einmal streichen oder mal was Angenehmes sagen, ist gar nicht das mehr nicht. Drin. Aber also wenn, dann will er Sex haben? Ja, aber er schafft es ja nicht mehr und dann bin ich nicht so, dass ich darüber meckern würde, ja. Sondern habe auch gesagt, dann geh doch zum Arzt und. Mhm. Das Aber sag mal, dann auch nicht. Wie, was für ein Gefühl ist denn das für dich, wenn du dich letztendlich so unwohl fühlst in dieser Ehe und dann kommt der, ich sag es mal ganz despektierlich, der Kerl an und will Sex von dir und du machst es dann mit. Was ist denn das für ein Gefühl für dich? Ja, ich denk immer, vielleicht fehlt das, aber das ist ja, habe ich auch schon des Öfteren dann drüber nachgedacht, danach geht es trotzdem, dass man dann trotzdem, sagen wir mal, nach einem halben Tag trotzdem wieder streiten. Ich gehe mir davon aus, dass du davon überhaupt nichts hast, sondern dass du so über doch, dich... Doch, er bringt mich zum Höhepunkt. Doch, das schon. Ja, das bringt... Achso, ich dachte... Obwohl, wenn er das auch nicht mehr, sagen wir mal, der wird nicht mehr steif. Ja. Nee, aber er bringt mich so zum Höhepunkt. Und da hast du also dann... Also das kann ich nicht sagen. Dann schon Spaß dran. Ja. Aber das ganze Leben ist... ist furchtbar. Ist furchtbar und nicht schön. Im Moment. Und, ja. Und du kannst auch nicht mit ihm darüber reden. Ja, sicher. Ich sag, wir könnten leben, auf, wie Gott in Frankreich haben. Das Kind ist verheiratet, die sind alle glücklich. Mhm. Und was heißt glücklich? Meine Tochter hat die gleiche Ader wie er, da hat der Schwiegersohn ein bisschen drunter zu leiden. Mhm. Aber im Endeffekt, so wie ich das immer noch sehe, verstehen sie sich trotzdem ganz gut, dass er noch Zärtlichkeiten und Liebenswürdigkeiten zu ihr sagt. Ich meinte es gar nicht mit reden, also du kannst nicht mit ihm über eure Situation reden. Was ist, das geht nicht. Das bringt nichts, obwohl ich sage hier von wegen, und, warum ist das alles und das braucht doch nichts zu sein. Und die Streitereien entfachen sich immer an Kleinigkeiten. Ja, und immer bin ich das dann, praktisch. Was wäre für dich, also sagen wir mal so, was wäre für dich ein schöner Traum? Ein schöner Traum, dass wir uns verstehen würden. Ja. Das wäre das Schönste. Mhm. Und dass eine Harmonie da wäre. Warst, die könnte ja da sein. 50 Jahre, fast 50 Jahre verheiratet. Ja. Waren denn die ersten Jahrzehnte richtig gut? Ja, da war er ja praktisch auch noch arbeiten. Und die waren in dem Moment, wir haben dann auch schon mal Streit gehabt, aber dann habe ich wegen das Kind das immer wieder eingelenkt und ihm gebettelt und getan. Ja. Hat er auch, ist auch drauf eingegangen. Aber jetzt bin ich wohl so abgestumpft, dass mich das genauso kalt lässt und dass ich ihn nicht mehr. Mhm. Ich bin auch nie der Erste, der ihn anfasst mehr. Früher, ja. Aber da bin ich auch von ihm abgewiesen worden. Mhm. Und jetzt, das mache ich gar nicht mehr. Das vielleicht nicht, da weiß ich nicht. Das ist natürlich, er kann es nicht mehr aushalten, sagt er, die Situation. Aber die zaubern wir ja, oder er ja selber herbei. Mhm. Ach, er, so drastisch hat das auch schon formuliert, ich kann es nicht mehr aushalten. Ja, sicher. Und jedes Mal ist er sich an Umbringen. Beim Umbringen. Mhm. Ja. Das ist natürlich wirklich, wenn man so lange Jahre verheiratet ist, so in dem Alter ist, 50 Jahre verheiratet. Ja. Du bist 70, erst wahrscheinlich in deinem Alter in etwa. Ja, der ist 73. 73, okay. Das klingt ja wirklich ganz klar danach, als hätte sich diese Beziehung komplett ausgelebt. Da ist nichts mehr. Und ja, die, wenn man so ganz nur mal so von außen das betrachtet, würde man sagen, das Klügste und für beide das Beste wäre wahrscheinlich eine Trennung. Kann dann will er sich umbringen. Ach, wenn du, das hast du schon gesagt. Ich würde mich da... Ich will das nicht mehr so. Entweder ändert sich was oder... Nun ist jetzt aber auch das Haus da und meine Kinder, da denke ich ja auch dran. Mhm. Aus dem Grunde sage ich immer wieder, aber ich mag ihn ja auch noch. Es ist ja nicht so, dass ich ihn nicht möchte. Ja, aber du möchtest ihn ja nicht so, wie er jetzt ist. Und offensichtlich ist das so schlimm, dass da wahrscheinlich gar nicht mehr viel zu verändern ist. Ja, das weiß ich eben. Wäre er denn, seid ihr denn beide Typen, wäre er ein Typ, dass ihr mal zu einer Eheberatung geht? Habe ich auch schon dran gedacht, habe ich auch schon Forschung geschlagen, sagt aber nichts so. Im Gegenteil, er braucht keine, er bringt sich um und dann hätte ich ja alles, was ich wollte. Ja, das sind ja wahrscheinlich alles nur hohle Sprüche. Ja, weiß Drohungen, um dich zu kränken und um dich zu verletzen. Ich weiß nicht. Ich habe ja gesagt, das ist das Gemeinste, was er sagen kann. Finde ich auch. Wenn ich total am Ende bin, habe ich immer noch nicht gesagt, hier von wegen, ich würde mich umbringen oder ich. Ja, das ist ganz gemein, das darf man nicht sagen. Ja, aber ich habe auch schon meinem Arzt gesagt, weil er da auch schon Probleme hatte. Er möchte überall, sagen wir mal so, alles, was er sagt, ist richtig. Die anderen machen alles verkehrt. Und er muss da nur mal kurz mit einer Sprechstundenhilfe, wohl, dass er nicht sofort drangekommen ist. Dann hat mich mein Arzt darauf angesprochen, was er sich eigentlich einbilden würde, wie ich dann da war bei ihm. Mhm. Dass er meint, er wäre der Erste und kein anderer um ihn rum. Da habe ich gesagt, habe ich ständig jeden Tag zu tun. Pass auf. Ich finde, auch wenn man 50 Jahre verheiratet ist, das ist eine verdammt lange Zeit, und 70 Jahre alt ist, wie du es jetzt bist, heißt das nicht, dass man dann automatisch so einen Zustand bis ans Lebensende, du kannst auch 90, 95 werden, bis ans Lebensende aushalten muss. Ich finde gerade dann, je älter man wird, desto wertvoller ist ja das Leben, weil es eben begrenzt ist. Das heißt, dass man... Kann ja morgen am Tag schon Schluss sein, das war wirklich, denn Elend habe ich genug in der Bekanntschaft und Verwandtschaft gesehen. Genau. So, jetzt, junge Frauen tot sind und der Mann ein Bein abgenommen hat und dann haben wir alles. Und das heißt, dass jeder Tag, jede Woche, jedes Jahr, was du hast, ein von ungeheurem Wert ist. Ja. Und dass du das nicht hinschleudern kannst, nur weil ihr jetzt schon 50 Jahre zusammen seid. Ja. Ich finde, Helga, auch wenn das vielleicht ein ganz harter Schritt ist, dass du ernsthaft darüber nachdenken solltest, dich von dem zu trennen. Sehr ernsthaft. Ja, wenn dann nicht erstmal, dass ich entweder alleine gehe zur Eheberater oder zum Psychologe, ich bin so am Ende. So, das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich ein wahnsinnig harter Schritt. Deswegen, genau, du nimmst es mir aus dem Mund. Ich würde auch dir vorschlagen, wenn er nicht mitgeht, geh du zunächst mal alleine zu einer Eheberatung. Ja, ja. Da hast du einen Gegenüber, da kann man in Ruhe und lange reden. Und vielleicht gibt das eine neue Weichenstellung. Der Tenor dessen, was ich sage, ist nur, es muss etwas passieren. Ja. Das kann nicht so weitergehen. So, jetzt kriegst du von meiner Psychologin, der Sabine, die mitgehört hat, kriegst du ein paar gute Beratungsstellen an die Hand, wo du hingehen kannst. Mhm. Und dann musst du entscheiden. Das ist dein Leben. Ja. Domian, ich danke dir von ganzem Herzen. Sehr gerne, Helga. So oft deine Sendung gesehen, denk, ach, jetzt ruf doch mal an. Das ist auch sehr, sehr richtig so. Alles Gute wünsche ich dir. So, danke dir auch. Tschö, und du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50. Helmut ist hier und Helmut ist 52. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Helmut. Also das ist ja jetzt wirklich ein Traum, dass ich also mal mit dir sprechen kann. Und du hast eine hervorragende Leitung. Das hat man ganz selten. Ja. Als würdest du hier neben mir sitzen. Danke. Ich bin ja auch alter Kölner. Ah, das ist schön. Das hören wir gerne. Schwensberg. Ah, ist ja um die Ecke. Aber ich kann Hochdeutsch sprechen. Ja. Um was geht's? Es geht um Günther Jauch. Oder sehe ich das verkehrt? Ja, ich habe ja gerade dazu aufgerufen. Über Facebook, das habe ich durch Zufall gesehen. Genau, ich habe es auf Facebook auch heute schon geschrieben, dass ich gerne mit euch darüber sprechen möchte. Und also ich finde das ganz toll, dass ihr also diese ganzen Social-Media-Aktivitäten macht. Es wird ja auch sehr heiß immer diskutiert, jeden Abend, wenn du Sendungen hast auf Twitter. Ja. Und jetzt auch auf Facebook. Ja, das ist meine große Errungenschaft, dass ich da auch jetzt aktiv bin. Genau. Ich habe mich darauf spezialisiert. Ich habe da jetzt 4 Monate eine Weiterbildung gemacht zum Online- und Videojournalisten. Ja. Und das ist also schwer im Kommen. Ja. Und das machen ja halt auch alle Sendungen. Ja. Und auch Günther Jauch. Ja. Jauch hatte das in der Hör zu ja groß angekündigt, die Zuschauer da mehr zu integrieren über Skype, über US-Stream und so weiter und hat auch auf der Homepage der ARD, also seiner Homepage, Günther Jauch hat, heißt die, aufgerufen, da E-Mails hinzuschicken. Mhm. Und sogar in dem, wie sagt man, also in der Programmankündigung sagte er noch, ja, also es kann sein, schicken Sie die Mails hier hin, vielleicht wird ja Ihre Mail hier vorgelesen. Ja. Aber soweit ich mich dran erinnere, hat er nur eine E-Mail vorgelesen. Ich denke, während du gerade das erzählst, denke ich auch gerade drüber nach, hat er was vorgelesen? Ja, ich glaube eine. Ich glaube zum Schluss. Ja, schon. Mhm. Aber es wurde halt groß angekündigt. Ja. Und auch dieses Thema Zuschauerbeteiligung. Mhm. Da gab es wohl ein Interview in Hör zu. Aber ansonsten fand ich die Sendung nicht schlecht. Also da war so eine kleine Kritik, das müssen die Kollegen ja vielleicht auch ein bisschen noch üben, bis das alles so klappt. Beim ersten Mal funktioniert es vielleicht nicht so richtig. Aber im Großen und Ganzen fandest du es gut. Ja, die Sendung wird ja hier um die Ecke produziert, Berlin-Schöneberg. Ich wohne in Tempelhof-Schöneberg. Ach so, ich dachte, du würdest hier um die Ecke wohnen. Nee, ich wohne in Berlin. Ich bin aus Köln, aber bin vor 12 Jahren hier nach Berlin gezogen. Ja. Es wird aus einem ehemaligen Wasserspeicher produziert. Ne? Das heißt Gasometer. Gasometer. Und es ist ja ein spektakuläres Bühnenbild. Es sieht ja grandios und zwar aus. Da ist dieses Bühnenbild oder auch dieses Gasometer der Reichstagskuppe nachempfunden. Ah. Man sieht das auch in dem Vorspann. Also ich war ganz begeistert, als ich es gesehen habe. Ja. Also wie fandst du denn inhaltlich die Sendung? Also inhaltlich fand ich die Sendung nicht schlecht. Mhm. Ich habe also auch den ganzen Tag hier die Feierlichkeiten vom Ground Zero in New York gepostet, also auch White House Videos. Mhm. Habe teilweise da auch geweint, gebe ich auch zu. Mhm. Es ist also gerade auch als Obama diesen Psalm 46 vorgelesen hat, das war ja seine Rede am Ground Zero, da kamen einem schon die Tränen. Mhm. Und das Thema hat also irgendwie auch für eine erste Sendung gepasst. Ja. Jetzt kann man natürlich streiten über die Gäste. Mhm. Also ich hatte das... Haben sie dir gefallen? Ich frage mich, man muss die Hintergründe wissen. Der Gast Klinsmann war bei der Verleihung der Medal of Freedom an die Bundeskanzlerin Angela Merkel durch den US-Präsidenten Obama dabei. Und ist Amerikaner. Und kennt sich ja offensichtlich auch ganz gut aus, hat ja viel erzählt, wie so der Normalbürger offensichtlich. Ja, gut. Aber ich sag mal, man hätte vielleicht, ich meine gut, der war gestern Abend sehr beschäftigt, da gab es auch ein schönes Gespräch auf Phoenix mit ihm, den Botschafter der USA einladen können, den Herrn Murphy, der ja hier die offizielle Veranstaltung in Berlin in dieser American Church gemacht hat. Ich merke schon, du bist ein absoluter Profi und sehr gut informiert. Ich interessiere mich sehr für die USA. Ja, also ich bin etwas befangen in der Beurteilung dieser Sendung, da ich Günther Jauch sehr schätze und sehr mag. Und ich glaube schon, dass das eine durchaus gelungene Sendung gestern war. Und jeder muss ja ein bisschen probieren. Er sagt ja selbst auch, er braucht ein paar Sendungen, um richtig so in die Spur zu kommen. Also ich glaube aber mit Sicherheit, wir hatten eben auch versucht, hier also mit deinem Redakteur die Quote rauszukriegen. Er hatte mit Sicherheit nicht die Anlaufschwierigkeiten, die vielleicht jetzt auch Anne Will bei der ersten Sendung hatte. Ja. Also, und wenn ich jetzt hier auch diese Kritiken, es gibt also in der Welt da irgendwie diesen schönen Aufhänger, ARD-Debüt, die Jauch, Günther Jauch-Show solide wie die Lufthansa. Ja, das habe ich auch gelesen heute. Nee, das ja, ist jetzt also irgendwie hier aus der Welt, auf Welt Online. Er hat also auch sehr gute Kritiken gekriegt. Ja. Heute gab es eine Kritik von der Lebensgefährtin von Anne Will. Anne Will, das habe ich eben auch gesehen, aber da wollte ich nicht drauf, also ich hatte den Artikel hier gegoogelt. Das war irgendwo, ich glaube, sie hat das getwittert und hat gesagt, jetzt hat die ARD hat jetzt auch Stern TV, ist natürlich ein bisschen böse. Naja, man muss sagen, es gibt ja auch da so eine Studie zu dem Thema von diesem Bernd Gebler und unserem täglichen Talkshow Gib uns heute. Die ARD muss natürlich auch ein bisschen fragen, ob da nicht der Bissi Phil ist. Naja, das wollen wir mal gucken, wie sich das so in den nächsten Wochen entwickelt. Vielleicht ist ja doch ein großer Bedarf da bei den Menschen, dass sie Talkshows sehen wollen. Also wir beide sind uns einig, gelungene Sendung. Würde ich sagen. Kann sicher noch vieles verbessert werden, da werden die Kollegen dran arbeiten. Und ein spektakuläres Ambiente. Das ist klar. Da sind wir uns auch einig. Also ist Gasometer hier um die Ecke. Gasometer in Berlin, ganz genau. Mhm. Ja. Ja, also nächste Woche, denke ich, am nächsten Sonntag wird es sehr spannend, denn da werden die bestimmt über die Berlin-Wahl das reden. Das vermute ich mal. Da ist die Berlin-Wahl gerade gelaufen und das wird sehr spannend werden. Also Berlin ist, wie gesagt, Hartz-IV-Hochburg, leider. Ja. Hier gibt es einen Hartz-IV-Anteil ohne Kinder von 20%. Wahnsinn, ja. Wenn man die Kinder dazu rechnet, sind wir bei 30%. Ja. Was ist deine Prognose für Berlin? Also meine Prognose, es ist sehr schwer. Das ist keine Prognose. Es wird sehr schwer, das jetzt zu prognostizieren. Okay, du glaubst aber auch nicht mehr, dass Frau Künast das schafft, oder glaubst du es? Nein. Wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass hier rechtspopulistische Parteien, die sehr aktiv sind hier in Berlin, die eine Partei hat sogar mit Thilo Sarrazin geworben, wurde da abgemahnt, da eine freie Verfügung. Wollen wir hoffen, dass dieses Thema nicht so ausgeht wie darum in Mecklenburg-Vorpommern. Wie genau. In Mecklenburg-Vorpommern. Helmut, ich danke dir für die Meinungsäußerung. Du sehr akribischer Beobachter der Medienwelt. Ja. Bleib uns gewogen und alles Gute gerne, wünsche ich dir. Also nochmal vielen Dank und ich gucke dich auch immer Dankeschön. Jeden Abend, wenn ich also Zeit habe oder jede Nacht. Das freut mich. Alles und Gute. Du bist der Seelenpapa der ARD. Alles Gute und schöne Grüße nach Berlin. Alles klar. Helmut, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch. Er hat gerade Seelenpapa gesagt. Ist das jetzt ein Kompliment oder? Naja, 0800 220 5050 oder mailt uns bitte Domian. @wdr.de. Wenn ihr meldet, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. Ach, ich könnte euch an dieser Stelle unser Thema sagen für Mittwoch. Mittwoch ist ja wieder Themennacht. Wir fangen diese Woche dann wieder regelmäßig mit den Themensendungen einmal in der Woche an. Und das Thema am Mittwoch heißt, diesen Geruch werde ich nie vergessen. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die eine extreme Geruchserfahrung gemacht haben. Also bedingt durch Krankheit, Tod, Feuer, Parfüm, Verwesung, vielleicht auch Sex. Oder Ich frage euch auch, verbindet ihr mit einem extremen Ereignis vielleicht einen besonderen Geruch? Das hat man ja öfters, dass man irgendwas erlebt und Zeit seines Lebens in der entsprechenden Geruch auftaucht, man diese Ereignisse wieder vor Augen hat. Also wenn ihr gerne mit dir über dieses Thema sprechen wollt, am Mittwoch, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, dann mailt uns am besten schon unter domian@wdr.de. Diesen Geruch werde ich nie vergessen. Ich freue mich auf Tobias, der ist jetzt hier, 23. Hallo Tobias. Hallo Domian. Tobias, schön, dass du da bist. Um was geht's? Und zwar geht's darum, dass meine Frau mich verlassen hat vor knapp 5 Wochen. Und wir haben gemeinsam einen Sohn zusammen. Wie alt ist der? Der wird jetzt 3. 3 Jahre. Mhm. Wie lange wart ihr jetzt zusammen? Wir waren 4,5 Jahre zusammen und waren davon knapp 2,5 Jahre verheiratet. Ja. Sie hat dich vor 5 Wochen verlassen. Genau. Mit Sohn. Nee, der Sohn ist bei mir. Ach, der Sohn ist bei dir. Den hat sie im Stich gelassen. Warum hat sie dich verlassen? Sie hat einen neuen Freund. Und mit denen ist sie zusammen und wohnt. Und hat ihr Kind einfach da sitzen lassen? Ja, die ist gepackt und heute direkt vor ihm abgehauen. War das überraschend für dich? Das war eigentlich ziemlich überraschend. Ich habe mir das zwar schon geahnt, aber das war... Warum hast du es, durch was hast du es geahnt? Was für Anzeichen gab es? Also die hatten ständig SMS-Kontakt oder über Internet. Dann haben wir halt auch regelmäßig getroffen. Das habe ich alles so nach und nach herausgefunden. Kennst du den neuen Mann? Das ist der Ex-Freund von meiner Schwester. Ach. Also du kennst ihn gut, sogar. Ja, ich habe ihn auf ihrem Geburtstag erstmal kennengelernt. Ach so. Meine Schwester wurde auch von ihm verarscht. Jetzt ist sie mit Sack und Pack gegangen und wohnt schon bei dem. Genau. 3-jährigen Sohn. Ja. Viereinhalb Jahre kennt ihr euch? Wie ich kenne uns? 5 Jahre. Aber seit 4,5 Jahren waren wir zusammen. Ja. Hat sie denn etwas ausführlicher mit dir gesprochen über alles? Ne, überhaupt nicht. Wir waren zusammen beim Jugendamt vor 2 Wochen und da hat sie auch so wenig wie möglich gesprochen. Würdest du sagen, sie hat sich feige davon gemacht? Das will ich so sagen. Weil ich muss das alles hier alleine machen, ich bin in der Berufsausbildung. Ja, wie schaffst du das denn mit dem Kind? Also ich habe jetzt versucht, dass er jetzt vorzeitig im Kindergarten geht. Das klappt ab dem 1.10. Aber... Und du machst eine Ausbildung noch im Moment? Ich mache eine Ausbildung, genau. Ja, das heißt, du bist den ganzen Tag unterwegs. Ja. Also ich weiß momentan gar nicht, wo mir der Kopf stehen soll. Als sie abgehauen ist, was hat sie denn da gesagt? Da hat sie gar nichts gesagt. Ja, die muss doch irgendwas sagen. Wenn ihr habt ein gemeinsames Haus stand, ein Kind, man geht doch nicht wortlos weg. Sie hat den Koffer gepackt und ist abgehauen. Ich war jetzt zu Hause, hat meinen Koffer halt ausgepackt nach dem Urlaub. Und sie hat ihn halt neu gepackt und ist abgehauen. Warst du allein in Urlaub? Ne, wir waren alle zusammen noch in Urlaub, also als Familie. Ach so, ihr wart zusammen noch in Urlaub vorher? Genau. Und wie war der Urlaub? Wie war die Stimmung zwischen euch beiden? Die erste Zeit ging so und dann so zum Ende des Urlaubs wurde halt immer schlechter. Habe ich den Eindruck gehabt. Habt ihr gestritten? Wir hatten uns auch gestritten teilweise. Und was ging's da? Ich habe ja halt immer unterschätzt, dass sie halt einen neuen Freund hat. Ja. Und dann hat sie das irgendwann auch zugegeben. Ach, das hat sie im Urlaub schon zugegeben. Aber ich habe es im Internet, also sie hat ihr Notebook bei gehabt, also ihr Computer. Hm. Und da habe ich halt alles rausgefunden. Na, das war ja ein toller Urlaub. Wenn im Urlaub gesteht sie dir, ich habe einen neuen Freund. Genau. Wie lange lief denn das schon? Wie lange das lief, will sie mir nicht sagen. Sie hat zu mir gesagt, ich wäre erst nach dem Urlaub mit ihr zusammengekommen. Ja. Vorher hat sie auch hin und her geschrieben, ich liebe dich und sowas alles. Sie mit dem neuen Typ? Ja. Hat sie denn wenigstens zu dir gesagt, ich liebe dich, Tobias, nicht mehr? Das hat sie nicht gesagt. Ich schreibe halt immer per SMS, sie liebt mich, aber ich reagiere auch nicht mehr drauf. Ach, sie schreibt sogar, sie liebt dich? Das schreibt sie nur per SMS und so alles. Hat die einen Schuss? Ich habe keine Ahnung. Die sitzt bei dem anderen Kerl, hat ihr Kind sitzen lassen und schreibt zu dir, ich liebe dich? Ja, das schreibt sie mir per SMS. Fast täglich. Fast täglich? Fast täglich. Ja, du kennst sie doch ganz gut. Was ist ja mit der los? Was ist da los in der? Ich habe keine Ahnung. Die hat sich total verändert in der letzter Zeit. Macht dich das nicht irre wütend, diese SMS? Das macht mir auf jeden Fall irre wütend, aber ich denke jetzt mehr an meinen Sohn. Verbindest du eine Hoffnung noch mit dieser SMS, dass sie vielleicht doch zurückkommt? Also von mir aus wird da wohl nichts mehr passieren. Weil ich wurde sowas von dir verletzt. im Stich gelassen und alles. Fragt sie denn in den SMSen, ich meine, sie ist 5 Wochen schon weg, fragt sie mal nach dem Kind? Hat sie das jetzt 2-mal gemacht, wie es ihm geht, aber im Kindergarten und so tut sie sich auch nicht melden oder sonst irgendwas. Der Kleine ist 4, sagst du, ne? Der wird 3. Er 3? Ja. Fragt er nicht nach der Mama? Der fragt fast jeden Tag nach Mama, nur in letzter Zeit, also letzte Woche ist gar nicht mehr. Was hast du denn dann immer gesagt, wo die Mama ist? Die ist bei ihrer Mutter in Dortmund oder die ist krank oder muss man immer irgendwas Neues einfallen lassen. Also, da wäre ich an deiner Stelle aber mehr als bedient. Das finde ich auch. Sie verlässt dich ohne, sie sagt dir nicht, was los war. Hat sie denn überhaupt, offensichtlich war sie ja unzufrieden in eurer Beziehung, sonst lässt man sich nicht auf jemand anders ein. Hat sie irgendwann mal Unzufriedenheit geäußert, ausgesprochen? Also, die meinte immer, die wäre mit mir glücklich, die will mit mir alt werden. Ich bin ihr Traummann und alles. Nie eine Kritik? Oh, wir hatten zwar hin und wieder mal einen kleinen Streit oder so, weil sie halt ziemlich gerne weggegangen ist und alles. Und ich eigentlich immer so zu Hause mit einem Kleinen alleine war, nach der Arbeit und alles. Aber sonst nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Gut, kleiner Streit kommt ja überall mal vor. Ja. Also kann man wirklich sagen, das hat dich aus heiterem Himmel erwischt. So kann man das sagen. Sie haut ab, sie kümmert sich nicht um das Kind, sie schreibt dir dämliche SMS mit Ich liebe dich. Genau. Kommt aber nicht vorbei und versucht irgendwie zu klären, was sie nur will und was los ist. Sie will zwar immer vorbeikommen, aber wenn sie vorbeikommen möchte, möchte ich eigentlich abends mal eine Ruhe haben, weil ich da von der Arbeit komme, den Kleinen vorher vom Kindergarten und alles von meinen Eltern abgeholt habe. Verstehe. Was für eine Ausbildung machst du eigentlich? Ich mache eine Ausbildung zum Fachlehrgeristen. Fachlehrgeristen, ja. Okay. Kurz vor der Zwischenprüfung. Was sagt denn die... Es reißt dich bloß im Riemen, dass du die Zwischenprüfung nicht versemmelst wegen der Angelegenheit. Ne, das werde ich schon nicht machen. Das ist ja super wichtig, dass du deine Sache da weiter durchziehst. Was sagt denn die Familie zu der ganzen Sache? Verwandte, die Nächsten? Also meine Eltern unterstützen mich, wo sie können. Nur da gibt es auch so ein paar Probleme mit meiner Mutter, mit meinem Vater. Körperlich und halt krankheitmäßig. Naja. Meine Schwester hilft mir auch, wo sie kann. Nur die ist selber berufstätig. Kann halt nur ab und zu helfen. Du hast mit diesem Typ, mit dem sie jetzt zusammen ist, jetzt seitdem sie mit dem zusammen ist, den hast du nie gesehen oder gesprochen? Den habe ich einmal nur auf meiner Schwester auf dem Geburtstag kennengelernt. Aber da warst du mit deiner Frau noch zusammen, oder? Da war ich mit ihr noch zusammen, ja, genau. Danach nie wieder. Nee. Gut, da steht zwar ab und zu hier um Eck und droht mir, aber ich gehe da nicht drauf an. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich ist oder so. Was? Wo steht der und droht hier? Also ich meine, da steht hier meistens in einer Ecke von mir. Ich wohne in so einer kleinen Seitenstraße, also eigentlich ziemlich ruhig hier. Und ich meine, das wäre auch ihr neuer Freund, der mir ab und zu droht, aber... Was heißt denn droht? Was macht er denn? Ich soll aufpassen, er hetzt einen Anwalt auf mich und sowas. Also ach, das sagt dieser Mann zu dir? Genau. Und du weißt nicht, ob der das ist? Ob der das genau ist, weiß ich nicht. Das ist ja krass. Wie reagiert man denn da, wenn da irgendein Typ einem droht? Was hast du denn da? Also ich gehe eigentlich dann vorbei, weil auf so welche Leute reagiere ich eigentlich gar nicht. Ja, ist doch richtig so. Boah, heftige Lage. Ja. Heftige Lage. Also ich kann verstehen, dass du absolut sauer bist. Ich kann auch gut verstehen, dass du da... Ich finde das auch richtig, dass du auf diese SMS nicht reagierst, weil das ist zu billig. So kann sie nicht davonkommen. Nehmen wir mal den Fall an, sie käme jetzt richtig reuemütig zurück. Würdest du ihr nochmal eine Chance geben? Nein, definitiv nicht. Ich habe heute einen Anwaltstermin. Ich werde definitiv die Scheidung anreichen. Weil? Weil ich mich total verletzt fühle, weil sie unseren Kleinen im Stich gelassen hat und alles. Verstehe. Das ist nicht mehr reparierbar. Nee. Ich überlege so gerade, eigentlich brauchtest du ja noch ein bisschen mehr Unterstützung, auch für dein Leben und für das Kind, wie du das alles organisierst. Genau, ich bin jetzt beim Jugendamt, gehe da jetzt auch in 3 Wochen, ist ja mein Anschlusskandidat aus dem Urlaub zurück. Und dann kriege ich erstmal so einmal eine Woche so eine Betreuung. Ich würde gerne mal, dass meine Psychologin noch mal ein bisschen überlegt, was man dir vielleicht noch anbieten kann oder was du machen könntest. Bist du damit einverstanden? Damit bin ich einverstanden. Ja. Also Tobias, tut mir sehr leid, was da gelaufen ist, aber du bist ein guter Typ, du kümmerst dich um dein Kind, du lässt dich da auch nicht weiter einwickeln. Das wird jetzt eine harte Zeit, die nächste Zeit, aber ich glaube, dass du das in den Griff kriegst. Habe ich ein gutes Gefühl. Das hoffe ich. Ja, ich meine, du hast ja eine Verantwortung und ich glaube, wenn man so eine Verantwortung hat, schafft man das auch. Dann schafft man es einfach. Ja. Und wahrscheinlich hilft dir der Kleine, wenn er dich anstrahlt, auch ja, über den Schmerz hinweg, über den Verletzungsschmerz, den dir deine Frau angetan hat. Ja, seit dieser Zeit sind übrigens mal so noch ziemlich nah aneinander geschweißt worden. Das glaube ich, das glaube ich. Wir halten jetzt mehr zusammen, vorher war es nicht so. Ja. Mittlerweile halten wir eigentlich richtig gut zusammen. Ja, so muss es auch sein. So, Tobias, in dem Sinne musst du weiter durch die Sache durchziehen und mach deine Prüfungen gut. Das ist deine Zukunft, die du auch für deinen Sohn dann bauen wirst. Da musst du gute Fundamente haben. Aber das weißt du selbst alles. Das weiß ich selbst alles, ja. Dann bitte ich dich, es aufzulegen und du wirst von der Sabine zurückgerufen. Alles ich weitere. Ich habe noch eine Bitte. Kannst du mir ein Autogramm schicken? Sehr gerne. Dann kannst du der Sabine gleich deine Anschrift sagen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Alles Gute, Tobias. Und viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf nachtlager.de, www.nachtlager.de, das ist die sehr schöne und sehr gute Fanseite dieser Sendung, nachtlager.de, klickt mal rein, könnt ihr sehr viel über diese Sendung erfahren, Infos und na, alles, was euch interessiert und ein bisschen rumstöbern, nachtlager.de. Angela, nicht Angela Merkel, sondern... Nein. Die Angela ist ein bisschen jünger als unsere Angela Merkel. Du bist nämlich 24. Genau. Richtig. Angela ist ja 28 oder so. Nein. Nee, 24. Ja, nein, das war jetzt ein bisschen junger Scherz. Angela. Ein bisschen älter, ja. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem mit meiner Beziehung. Also ich bin seit Mitte 2009 mit meinem Freund zusammen. Sind auch recht schnell zusammengezogen, also direkt im Juli sind wir zusammengekommen, im September sind wir zusammengezogen. Oh, das ging aber flott. Ja, und ja, jetzt ist es so, dass es schon seit Anfang 2010 so ist, dass es mehr so, also ich fühle mich wie so eine WG, weil also das ganze Zwischenmenschliche fehlt irgendwo. Also er nimmt mich halt nicht mehr in den Arm, er küsst mich nicht, also außer mal so Hallo, Tschüss und Gute Nacht, ne? Aber ja. Schlaft ihr miteinander noch? Ja, aber das wird auch immer weniger. Also anfangs war es, also ganz am Anfang war es halt einmal die Woche, wobei es eigentlich auch schon recht wenig ist für ganz am Anfang. Finde ich auch, ganz am Anfang ist es wenig, ja. Ja, und dann war es halt irgendwann mal einmal im Monat und mittlerweile ist es so, also ich weiß nicht, das letzte Mal ist 3 Monate her jetzt. Puh. Ja. Und wenn du ihn darauf ansprichst, was los ist, was sagt er? Ja, er hat halt immer eine Ausrede. Also am Anfang war es so, er war noch verheiratet, wo wir zusammengekommen sind. Aber schon halt 2,5 Jahre in Trennung. Und da war halt gerade die Sache mit Sorgerechtsstreit, weil er auch einen Sohn hat und dies und das. Und hat das halt darauf geschoben, weil Sorgen, Stress und so weiter. Ja. Wie alt ist er denn? Er ist schon 38. 38. Ja. Ja gut, und als das dann vorbei war, war es halt Stress auf der Arbeit. Ja. Also das sind natürlich immer üble Ausreden, finde ich. Ja, also am Anfang habe ich ihm das so Eine Weile kann das ja sein, dass man irgendwie vor lauter Stress irgendwie wirklich keinen Bock auf Sex hat oder so, aber auf die Dauer natürlich nicht. Und es gibt auch keine Zärtlichkeiten, Innigkeiten, keine Erotik. Nee, genau, das ist das Problem. Also ich vermisse halt wirklich, dass er mich mal in den Arm nimmt oder mich halt wirklich mal richtig küsst, weil das ist dann mehr so wie ein Bussi, wenn er halt irgendwie einen Nachtkuss oder so, ne, sag ich mal. Schlaft ihr denn in einem Bett? Ja, das schon. Das schon. Ja, klar. Aber das hat auch keine große Bedeutung, dass ihr in einem Bett schlaft. Nö, also er nimmt dich jetzt auch nicht in den Arm nachts oder so zum Einschlafen oder was weiß ich. Also das fehlt halt komplett, ne? Und wie ist der Alltag? Wie verhält er sich da? So, ist das entspannt? Oder scheitert ihr auch? Also ja, wir sehen uns halt kaum tags, also in der Woche, weil er halt morgens arbeitet. Ich arbeite meistens bis 20 Uhr und dann sehen wir uns halt halt 2 Stunden, dann muss er schon wieder ins Bett, weil er morgens dann um 4 Uhr aufstehen muss. Okay, also, aber an Wochenende oder Feiertagen, wie ist es denn da? Ja, also ja nichts Besonderes. Also wir sitzen halt, gucken Fernsehen oder sind am Computer oder Na, also oder gehen auch mal raus, wenn irgendwie irgendeine Feier ist oder so, aber ja, klingt, halt mehr so. Klingt ziemlich öde und fad. Ja. Man lebt so nebeneinander her und ja, wie du gerade schon sagtest, es ist eine WG. Ja. Es funktioniert so und man redet ab und zu ein bisschen, aber es ist kein Herz, keine Leidenschaft, gar nichts dabei. Genau, richtig. Und ich weiß jetzt halt auch nicht, was ich noch machen soll. Ich habe ihn halt schon immer darauf angesprochen. Ich habe auch schon gesagt, ja, wenn sich nicht ändert, dann bin ich halt weg. Und ich wäre eigentlich auch schon weg, wenn ich die Möglichkeit hätte. Nur ich habe sie leider nicht. Was, also, warum hast du die nicht? Ja, ich bin halt hierher gezogen. Ich komme ursprünglich aus Wilhelmshaven, also ein ganzes Stück weit weg. Ja. Und also jetzt halt hier in der Nähe von Köln, ne? Und gut, aber ja, andere Zimmer, andere WG-Zimmer findet man auch in Köln. Das kann ja nicht der Grund sein. Nein, ja, gut, aber ich habe einfach finanziell die Möglichkeit nicht umzuziehen, weil ich habe halt meinen ganzen Hausstand mit abgegeben, weil wir alles doppelt hatten. Mhm. Und ich habe jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie, ne, wie naiv man halt dann ist. Okay. Danach habe ich das halt abgegeben und wir müssten halt wirklich komplett von null wieder anfangen. Ich habe halt, wie gesagt, hier überhaupt keine Freunde, Familie habe ich auch nicht mehr. Mhm. Also ich bin halt wirklich komplett allein. Ich habe hier nur ihn und vielleicht meine Arbeitskollegen, aber das ist halt mehr so Arbeit. Und du arbeitest, was arbeitest du? Im Callcenter. Im Callcenter, okay. Genau. So wie du es gerade formuliert hast, daraus schließe ich, dass du eigentlich den auch nicht mehr liebst. Doch, das ist es ja. Also ich liebe ihn schon, aber ich kann halt so nicht, aber was, weil ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ja, was liebst du denn an ihm? Das ist ja immer die Frage in so einer Situation. Was liebe ich da noch? Wir wollen wir wollen die Vergangenheit mal ausklammern. Um die Vergangenheit geht es jetzt nicht mehr. Die ist vorbei. Es geht um jetzt. Was liebst du? Ja, einfach also die Gespräche mit ihm. Also das muss ich sagen, die Gespräche mit ihm sind halt toll. Er ist super verständnisvoll in den Sachen, nur halt wenn es um Zwischenmenschliche geht nicht. Ja. Okay, also gute Gespräche kann man unterstützt einen. Kann man natürlich gute Gespräche kann man auch mit guten Freunden führen. Das stimmt, da braucht man keine Beziehung zu. Ich finde, dass man das immer klären muss. Ich finde auch, dass man da nicht zu lange drin verharren sollte in so einer Situation. Weil das staut sich alles auf. Also Unglück, die Frustration, letztendlich vielleicht irgendwann auch eine Aggression. Natürlich wird in ihm auch irgendetwas vorgehen. Etwas, was er dir noch nicht gesagt hat. Er hält das geheim. Vielleicht hat er kein Interesse mehr in einer Beziehung mit dir, zu dir, was ich fast glaube, so wie du das gerade geschildert hast. Vielleicht ist er auch nur interessiert an so einer freundschaftlichen Sache und hat auch Angst, das Ganze aufzubrechen, weil das Unruhe gibt in das Leben und so weiter. Aber du bist 24 Jahre alt und so kann man, so finde ich, darf man nicht zu lange leben. Und wenn du sagst, ich habe alles aufgegeben, da ist wenig Geld, verstehe ich alles. Ja, dennoch gibt's immer einen Weg, wenn man es will. Es gibt sicher irgendwo eine WG, wo du einfach erstmal so wohnen kannst. Die haben auch ihren Hausstand da und ihre Küche und Bestecke und Tassen und so. Da musst du halt von unten wieder anfangen. Mhm. Aber das allererste, was ich machen würde an deiner Stelle, ist wirklich ganz klar und bestimmend auch das Gespräch mit ihm zu suchen. Ihm das auch so klar zu sagen, wenn wir jetzt nicht mal ein bisschen Tacheles reden, kann ich so nicht leben und dann kann ich auch mit dir nicht zusammen sein mehr. Das musst du ihm auch dann so sagen. Ja, habe ich schon. Und reagiert nicht? Nee, er schiebt es halt immer auf Stress und so und dann sagt er immer, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er das so ernst nimmt. Ja, das ist der Punkt. Man muss es natürlich so sagen, dass der andere das auch ernst nimmt. Nicht, dass der andere denkt, oh ja, lass die mal reden, die Kleine. Wird schon wieder. Ja, wie gesagt, ich versuche halt schon seit anderthalb Jahren immer mal wieder, rede ich mit ihm. Ich habe sogar schon Briefe geschrieben, weil ich einfach im Schreibforum mich besser ausdrücken kann. Ja. Und ja. Aber das ist ja auch für dich demütigend, diese Situation. Wenn du schon Briefe geschrieben hast und der reagiert nicht darauf und kommt immer mit seinem Stress an, das ist doch furchtbar. Da musst du dann irgendwann auch mal ein bisschen mehr Butter bei die Fische tun und ein bisschen klarer sein und dann auch wirklich die Konsequenz durchdenken und mal einen Plan B, Schlachtplan machen, was wäre, wenn ich herausgehe. Geht nicht, gibt's nicht. Irgendeinen Weg findest du, bin ich ganz sicher. Also, ich kann dir nur als Botschaft zu sagen, mach es so nicht lange weiter mit. Ja. Wenn er nicht reden will, dann musst du über kurz oder lang gehen. So einfach ist das und so schwierig ist es gleichzeitig auch. Ja. Leider. Ja, sonst gibt es da keinen klugen Rat. Okay. Das hört man ja immer wieder, dass das Pärchen so verstummen, paar Beziehungen einfach verstummt. Und dass dann einer immer noch baggert und sagt und fragt, sag doch mal was, und der andere sagt nichts und sagt nichts und sagt nichts. Da muss man irgendwann eine Konsequenz rausziehen. Es ist nur traurig, dass das nach einem halben Jahr Beziehung eigentlich schon so angefangen hat. Also das, ja, vielleicht stimmt die ganze Beziehung nicht. Vielleicht war die von Anfang an gar nicht so richtig in Ordnung. Vielleicht war das auch eine Kurzschlussreaktion, so schnell zusammenzuziehen. Sollte dir übrigens eine Warnung sein. Finde ich, sollte man nie machen, so schnell zusammenziehen. Nie. Weil man am Anfang nie bei Sinnen ist und klar bei Verstand, wenn man jemanden kennengelernt hat. Lieber ein bisschen setzen lassen, das Ganze. Gut, das weiß ich jetzt. Ja, das weiß ich auch. Ja, aber schaden wird man klug, klar. Ja. Ja, man kann eigentlich sagen, dass ich damals von meiner letzten Beziehung in diese, ja, mal übertrieben gesagt, quasi geflüchtet bin. Mhm. Auch ein Fehler, darf man auch nie machen. Ja. Da muss man es aushalten, alleine zu sein eine Weile. Mhm. Ja, sind immer so Weisheiten, die man immer erst kapiert, wenn man dann in der Tinte drin sitzt, ne? Ja. Ja. So, Angela, ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Okay, du musst dann handeln. Danke ich dir aber. Bitte? Ich danke dir aber. Ja, sehr gerne. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Dankeschön. Dir auch. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Marco. Marco ist 34. Hallo Marco. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Marco. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Herzinfarkt und Angst. Sag nochmal. Ich habe es nicht akustisch nicht verstanden. Herz? Entschuldigung, mein Thema ist Herzinfarkt und Angst. Ach, Herzinfarkt und Angst. Genau. Hast du einen Herzinfarkt gehabt? Ja, vor einer Woche. Oh. Mit 34. Ja. Also ich sagte gerade zu deinem Kollegen schon, dass wir in der Familie einen Gendefekt haben, sozusagen, bei uns ist also einer der Risikofaktoren, das Cholesterin maximal erhöht. Und trotzdem wir das versuchen, mit Medikamenten einzustellen, ist es halt so, dass es nicht wirklich in größte Kriegen ist. Also da laborieren wir schon dran, und jetzt im Laufe der Jahre sind halt, bis auf meine Mutter und ich, alle aus meiner Familie, die das eben haben, auch gestorben. Und vor einer Woche hat es mich dann erwischt. Ich meine, ich hatte tierisches Glück. Ich sagte auch schon, dass ich selber Krankenpfleger bin und auf Intensivstation arbeite. Ach so, dann kennst du dich ja nun bestens aus. Wobei mich das nicht von plötzlichem Herztod geschützt hätte, aber in dem Moment, ich hatte halt wirklich Glück gehabt. Und war das während der Arbeit? Nee, ich war zu Hause. Und erzähl mal, wie das war zu Hause, wie das abgelaufen ist. Das war ganz komisch. Ich habe ganz tierische Schmerzen im Magenbereich gehabt, und dann fing das an, den Rücken auszustrahlen, habe tierische Schweißausbrüche bekommen, und in dem Moment wusste ich einfach, was es ist. Mhm. Also, das war ein ganz komisches Gefühl, ich kann das auch nicht richtig beschreiben. Mhm. Ich wusste, das ist ein Herzinfarkt, und geistesgegenwärtig habe ich mein Handy und meine Krankenkassenkarte genommen, bin nach unten, habe die 112 gerufen, habe gesagt, Leute, ich habe einen Herzinfarkt, und vorbei. Mhm. Und die waren innerhalb von 5 Minuten da, EKG geschrieben, war klar, war eine ST-Hebung, und haben mich dann direkt, also ich komme aus Köln, haben mich dann direkt hier ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, zum Herzkatheter. Ja. Da war auch ein kompletter Verschluss von der Hinterwandarterie zu sehen, und der wurde dann aufgedehnt mit einem Stent, also mit so einem künstlichen wie nennt man das? Mit so einer Brücke praktisch versehen, mit so einem künstlichen Röhrchen. Ja, genau, ja. Und dann war es das im Grunde erstmal. Also dann ging es mir natürlich auch wieder besser. Du musstest nicht operiert werden. Nein. Mhm. Ja, wobei die Herzkatheteruntersuchung ist ja eine kleine Operation. Ist so. Auch schon ziemlich heftig, ja, klar. Aber es gab keine Operation im offenen Herzen. Nein. Also einen Bypass habe ich nicht bekommen. Bist du jetzt noch im Krankenhaus? Nee, ich bin nach 2 Tagen verlegt worden in mein Heimatkrankenhaus. Ja. Und jetzt am Freitag entlassen worden. Und mir ging es eigentlich die ganze Woche gut. Ich war total optimistisch und hatte irgendwie gedacht, boah, super, und jetzt ist es mir passiert, und jetzt habe ich es irgendwie so das Gefühl von, ich habe es hinter mir und ich habe es überlebt. Das, was den meisten Part meiner Familie praktisch dahin gerafft hat. Und stimmt das? Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du gesagt hast, außer deiner Mutter und dir sind alle am Herzinfarkt gestorben? Ja. Hast du Geschwister? Nee, ich bin Einzelkind. Ah ja, aber dein Vater ist. Okay, ja, mein Vater ist letztes Jahr an Krebs gestorben. Also der ist nicht von dem Geneffekt betroffen. Also das ist praktisch die mütterliche Schiene. Ach so, verstehe. Hm. Aber alle, die mütterlicherseits sind, haben entweder im Bereich 30 bis 50 ihren ersten Infarkt gehabt oder sind aber wirklich dann so unglücklich am Herzinfarkt gestorben, dass sie dann tot umgefallen sind. Also jetzt hast du es gehabt. Man hat diesen Stent eingesetzt, so sagt man ja. Ja. Wie groß ist das Risiko oder die Gefahr, dass du nochmal einen kriegen könntest? Das ist eben das, was mich natürlich jetzt auch beschäftigt. Also zum einen kann der Stent zugehen. Es gibt so ein Ja, man sagt, für die ersten 7 Tage ist natürlich sehr kritisch, dass so ein Stent wieder zugehen kann, wobei man da auch Medikamente gegen bekommt, dass sich das also nicht zusetzt. Mhm. Insgesamt ist meine Grunderkrankung aber natürlich nicht verschwunden. Also ich habe ja weiterhin den Gendefekt. Ich habe auch nach wie vor den Risikofaktor, dass ich rauche, wobei ich ansonsten keinen Risikofaktor habe. Also ich bin nicht dick, ich bin super jung, ich habe keinen Bluthochdruck, ich habe keine Zuckerkrankheit. Mhm. Das ist halt lediglich. Aber du rauchst. Ja. Aber was tust du das, wenn man so, also bei allem Verständnis für Süchte oder für Genuss? Ohne Ende habe. Bitte? Weil ich Panik ohne Ende habe. Also du rauchst, weil du Panik hast? Ja. Und die ganze Zeit schon, die ganzen letzten Jahre hast du geraucht, weil du Panik hast? Ja, wenn man so will. Ja, ich habe auch relativ spät angefangen zu rauchen, das ist ganz verrückt gewesen. Und du hast jetzt relativ kurz danach, nachdem das passiert ist, auch schon wieder du rauchst jetzt schon wieder? Ja. Bist du eigentlich jetzt zu Hause? Nee, das sagte ich gerade auch schon, weil ich seit der Entlassung, also bis zur Entlassung ging es mir halt sehr gut und seit der Entlassung drehe ich völlig am Rad. Also das ist so, ich bin wieder zu Hause, ich lebe alleine und ja, wie soll ich sagen, ich habe wirklich Angst und abends und nachts wird es natürlich viel schlimmer und ich setze mich dann ins Auto und fahre durch die Gegend, um mich irgendwie abzulenken. Ach, du bist im Auto jetzt unterwegs? Ich stehe gerade. Aber fährst einfach so rum? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich meine, du bist Krankenpfleger, du hast schon ein medizinisches Grundwissen. Du hast dich wahrscheinlich sehr gut beraten lassen von den Kardiologen. Kann man denn dieses Risiko nicht in einem großen Maße minimieren, dass es nochmal passiert, eben durch Medikamente, durch besondere Lebensweise und so weiter? Ja, also das Problem mit dem Cholesterin ist halt, ich meine, wir reden jetzt nicht über das, was jetzt allgemein in der Werbung oder so immer gesagt wird, hohes Cholesterin und erstmal die Bezellen und sowas. Wir reden jetzt nicht über 20 Milligramm pro Liter. Also das sind halt schon, also ich habe die doppelte bis dreifache Dosis an Cholesterin, was ein normaler Mensch hat. Mhm. Und ich nehme Medikamente dagegen seit Jahren. Anfangs die früheren, die haben nicht so wirklich gut geholfen. Die neueren Medikamente sind schon ein bisschen besser. Mhm. Aber ich bin trotzdem weit über dem normalen Niveau, was das Cholesterin angeht. Also bis. Und das Cholesterin ist der Hauptgefahrenpunkt, kann man das so sagen? Naja, es ist für die Arteriosklerose verantwortlich und da lösen sich dann die Plaques natürlich ab. Ja. Also man kann sich das so vorstellen wie ein Abflussrohr, was relativ schnell immer kleiner wird vom Durchmesser her. Mhm. Und dadurch, dass das Blut so verfettet ist, geschieht das natürlich auch sehr viel schneller. Mhm. Aber das ist natürlich eine wahnsinnige Situation. Ich stelle mir dich gerade vor, dass du da nachts durch die Welt fährst in Panik und an nichts anderes denkst als an eventuell einen neuen Herzinfarkt. Also ich muss sagen, ich bin gestern noch mal ins Krankenhaus gefahren in der Nacht und habe mir ein EKG schreiben lassen, weil ich nicht ausgehalten habe. Es war aber alles in Ordnung. Mhm. Und ich habe mich auch beruhigt und klar. Lebst du alleine? Ja, ich lebe alleine. Mhm. Jungfrau hat 3 Monate getrennt. Hast du dich denn mal schlau gemacht, wie andere Patienten mit diesem Gendefekt umgehen? Gibt es doch bestimmt viele, die das haben. Ehrlich gesagt nicht, nein. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt du wäre, nochmal gesagt, du hast ein großes medizinisches Grundwissen. Und wenn ich jetzt so ein Ding hätte, so eine Erkrankung hätte, würde ich aber stundenlang vor dem PC sitzen und forschen, und alles reinsaugen an Informationen, die es gibt, inklusive, dass ich in Foren gehen würde, wo andere Leute berichten, die das auch haben. Da vielleicht Kontakt mit denen aufnehme und so weiter. Ja, verstehe. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Der Punkt ist, medikamentös kann man halt nur das tun, was ich schon tue. Das ist das eine. Es gibt noch eine Möglichkeit der Behandlung. Das ist so eine Art Dialyse für Cholesterin. Mhm. Das muss man einmal die Woche machen. Das macht meine Mutter auch seit 20 Jahren. Mhm. Aber die hat sich seitdem derart verändert, das ist immer irgendwas, wo ich gesagt habe, das werde ich mein Leben nie machen. Was hat sich denn verändert? Ihr Wesen. Also die ist, seitdem sie das macht, ist sie ganz, ganz anders geworden, ganz komischer Mensch. Also es hat eine seelische Auswirkung, diese Art Dialyse? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ob das die Behandlung ist, die sie zu den Menschen gemacht hat oder das Ganze drumherum, das ist schwer zu sagen. Aber das ist so eine Belastung für den Menschen und für sie gewesen und auch ich habe 2 Jahre damit bekommen. Also das möchtest du nicht machen? Das habe ich gesagt, das möchte ich nie machen. Und bist du denn ein Typ für eine Selbsthilfegruppe? Naja, nicht wirklich. Ich habe therapeutische Behandlung aufgrund der Panikstörung, die ich habe. Ich bin halt Therapie erfahren, was das angeht. Und von daher bin ich auch immer wieder mal aufgefangen worden. Mhm. Selbst Hilfegruppen. Ich muss jetzt nächste Woche in die Reha-Klinik. Da werde ich jetzt Kontakt mit Herzinfarktpatienten finden. Aber muss ich auch ehrlich sagen, ich habe da vielleicht auch ein bisschen Sorge. Ich merke schon, dass du natürlich zur Gruppe der Eigenbrödler gehörst, wenn du nachts durch die Welt fährst. Und das Medizinische kann ich natürlich nicht beurteilen, wie der Stand der Dinge ist. Aber ich glaube, das sagt jeder gesunde Mensch und Verstand, dass die Haltung zu einer solchen Krankheit auch ganz viel ausmacht. Und dass wenn man in einer Panik ist und diese Panik nicht bekämpfen kann, besiegen kann, dass sie wirklich eine üble Auswirkung hat. Das heißt, letztendlich müsstest du neben diesen ganzen medikamentösen Dingen musst du irgendwas Psychotherapeutisches machen. Ich weiß auch, also das ist von mir aus auch schon angedacht, dass ich mittelbar jetzt nach der Reha, also die wird jetzt nächste Woche für 3 Wochen dann starten, dass ich da mir dann auch wieder eine therapeutische Anbindung suche. Ich bin auch schon aktiv geworden. Ich habe jetzt schon eine Reihe von Telefonnummern abtelefoniert. Musst du unbedingt machen. Marco, die Leitung wird immer schlechter. Entschuldigung. Da kannst du ja nichts für. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben jetzt auch schon eine ganze Weile gesprochen. Ich glaube wirklich, dass die Richtung unbedingt sein muss, und wenn es dir auch unangenehm ist und du auch eine gewisse Scheu davor hast, dass du, wie auch immer, eine therapeutische, psychotherapeutische Richtung einschlagen musst. Wenn die Selbsthilfegruppe nicht dein Ding ist, wäre vielleicht mein Ding auch nicht, dann mach es mit Einzelgesprächen. Aber du musst irgendwas in der Richtung machen. Ja. Ich würde dich gar nicht jetzt von meiner Psychologin nochmal beraten lassen. Vielleicht, wenn ihr euch neu anwählt, wird die Leitung dann auch besser. Ja, ist in Ordnung. Dann legst du bitte auf und wartest auf den Rückruf von der Sabine, die ist heute Nacht bei mir. Vielen Dank, Jürgen. Viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Bis dann. Marco, ciao. Und um 1.52 Uhr gleich begrüße ich herzlich die Johanna. Und Johanna ist 52. Hallo, Johanna. Auch eine ganz schlechte Leitung. Leute, woher ruft ihr immer an? Hallo Johanna. Red mal ein bisschen lauter oder stell dich ans Fenster oder was auch immer, damit wir dich besser verstehen. Also ich bin eigentlich in einem guten Raum, wo ich immer ganz gut telefonieren kann. Ja, klingt irgendwie ein bisschen sehr verschwommen, aber wir versuchen es mal. Also ich kann jetzt relativ schwer auch laufen, um noch nach draußen zu gehen. Ja, jetzt. Ja. Um was geht's denn, Johanna? Ja, es geht im Prinzip um was total mich erstens Überraschendes und zweitens komplett Idiotisches, wie ich denke. Dieses haben wir schon, das habe ich kein Wort verstanden. Um was geht's? Es geht um eine ganz alte Geschichte. Mhm. Habe ich geglaubt, dass ich das schon längst verarbeitet habe. Ich bin geschieden. Ja. Die Scheidung hat sehr lange gedauert. Es war eine sehr gewalttätige Ehe. Mhm. Wie lange warst du in dieser Ehe? Wir haben 82 geheiratet und 93 bin ich in der Nacht- und Nebelaktion mit den Kindern geflohen. Also 11 Jahre? Ja. Mit den Kindern, wie viele Kinder waren es? 4. 4 Kinder? Alle von demselben Mann? Ja. In der Nacht- und Nebelaktion geflohen, weil er dir so viel Gewalt angetan hat? Richtig, nicht nur mir, sondern auch den Kindern. Was hat er dir und den Kindern angetan? Also es war sehr viel psychische Gewalt im Spiel, also bei den Kindern auch, denen immer so beigebracht, du bist nichts und du kannst nichts und du störst nicht und sei ruhig und sei leise und kalt abgeduscht. Mhm. Wenn es nicht gepasst hat, angebrüllt. Ja, also so die ganze Palette im Prinzip. Und hat er dich oder die Kinder auch geschlagen? Hat er auch, ja. In der Ecke stehen lassen, stundenlang. Mhm. Auf Schränke gesetzt, von denen sie nicht selber runter konnten. Ja. Also heftige Dinge. Johanna, ich bekomme gerade die Bitte von meiner Regie, weil das wirklich sehr schwierig ist mit der Leitung, wenn es möglich ist, dass du vielleicht noch ein bisschen lauter sprichst. Sonst ist so ein sehr starkes Rauschen in der Leitung. Geht es so besser? Wenn wir versuchen das mal, wenn du es durchhältst, so lange laut zu sprechen. Also, ja, ich werde mich bemühen. Ja. Und dann bist du mit den Kindern geflohen sozusagen. Ja, wir sind geflohen, also auch unter einem Vorwand. Er hat mich vorher nie mit allen Kindern auf einmal aus der Wohnung gelassen. Und es war also sehr schwierig für mich, sonst wäre schon viel früher weg gewesen. Aber es war nie eine Situation, wo ich alle Kinder bei mir hatte. Mhm. Das hat mich immer verhindert. Das ist ja auch unglaublich. Johanna, pass mal auf, ich mache mal folgenden Vorschlag. Das tut mir zu leid. Wir werden dir und deiner Geschichte nicht gerecht, wenn ich dich nicht richtig verstehe. Ja. Wir brechen das jetzt hier mal ab. Und wir verabreden uns für morgen Nacht nochmal in der Sendung. Ich hoffe, dass wir dann durch ein mehrfach Anwählen eine bessere Leitung kriegen. Ja, okay. Ne? Also es ist versprochen jetzt, dass wir beide uns morgen in der Sendung unterhalten. Du kannst gleich die Einzelheiten nochmal mit meinem Redakteur besprechen, wann er dich genau anruft. Ja, okay. Vielleicht kann man irgendwas drehen, dass die Leitung dann ein bisschen besser wird. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst nochmal von meinem Redakteur angerufen, um das für morgen zu genau auszuhandeln. Ja, ist okay. Dann sage ich mal Tschüss und bis morgen, Johanna. Bis morgen, tschüss. Tschüss. Und hier ist Ingrid. Ingrid ist 32. Guten Morgen, Ingrid. Morgen. Hallo? Hallo? Ja, Ingrid, hallo. Ja, klingt schon ein bisschen besser, Ingrid. Und was geht's denn bei dir? Ja, ich hatte eben schon mal mit der Regie gesprochen, dass halt meine Schwester ermordet wurde. Und ich seitdem halt eigentlich nicht mehr wirklich da bin. Wann ist deine Schwester ermordet worden? Letzten Jahr. Wie ist das? Ende letzten Jahres. Ende letzten Jahres. Wie alt war sie? 16. 16? Mhm. Was ist genau passiert? Beschreib mal die Tat, den Tathergang. Ja, also der hat sie halt umgebracht und hat sich danach halt selbst umgebracht. Und keiner weiß wieso, weshalb, warum. Wer kannte deine Schwester den Täter? Ja, es war ihr Freund. Ihr Partner? Ja, richtig. Also sie war mit dem Mann zusammen? Mhm. Die Schwester war 16 und wie alt war der Täter? 19. Er hat die Schwester ermordet und hat sich dann selbst umgebracht? Richtig. Wie hat er sich umgebracht? Mit dem Auto. Er hat sich halt gegen den Baum gefahren. Und deine Schwester mit einem Messer? Ja, richtig. Und war sie sofort tot? Weiß ich nicht. Das sind halt so Sachen, die einem so im Kopf rumgehen, ob das so war oder nicht, oder ob sie noch viel mitbekommen hat. Verstehe. Wo hat man sie denn gefunden und wer hat sie gefunden? Einer von der Firma hat sie gefunden, also kein Angehöriger. Wurde halt gesucht von der Polizei und von Familienmitgliedern, aber... Und wo ist die Tat passiert? Also nicht weit vom Elternhaus entfernt und... Im Freien, in der Natur? Ja, richtig. Ach so. Mhm. Niemand weiß, was die Beweggründe waren? Also es sind halt nur irgendwelche Ideen, die man, warum, aber wirklich warum, weiß eigentlich keiner. Alles noch in Ordnung. Dann kanntest du den Täter doch sicher auch. Ja, natürlich. Wie lange waren die beiden zusammen? Ein gutes Jahr. Mhm. Was für einen Eindruck hattest du denn von dem Täter? Ruhiger Mensch halt, aber ansonsten... Also keineswegs aggressiv, auffällig, jähzornig? Nee, ruhig, eher total ruhig und aber nicht gesagt, mein Gott, da könnte mal ein bisschen mehr sprechen oder... Wie war denn deine... Redet ja nix. Ja, wie war denn deine Beziehung zu deiner Schwester? Eine super Beziehung, alle miteinander. Es gibt noch mehrere Geschwister? Ja. Immer froh miteinander und haben eigentlich viel zusammen auch gemacht, obwohl diese Altersunterschiede halt sind. Du warst die kleine Schwester, aber man hat sich gut verstanden. Mhm. Ja, super. Und total stolz halt auf alle Geschwister. Ne? Das heißt, seit dieser Tat ist dein Leben komplett anders als vorher. Und du wirst nicht damit fertig. Wie gehen eure Eltern damit um? Am Anfang waren wir halt viel zusammen und um das zusammen durchzustehen, aber jetzt macht jeder sein eigenes Ding. Mhm. Und momentan spreche ich auch nicht mit meinen Eltern. Ne? Ich werde nicht verstehen, dass das Leben weitergeht, wo ich halt sage, man muss irgendwie nach vorne blicken. Mhm. Das heißt, du bist auch in deiner Trauer und in deiner Einsamkeit, in deiner Trauer sehr einsam. Ja. Da gibt es kaum jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Ja, nicht mehr, weil ich halt denke, es versteht mich auch keiner mehr. Verstehe, ja. Mhm. Mensch, Ingrid, das tut mir super leid, jetzt ist die Sendung rum. Aber wir werden dich jetzt nicht einfach verabschieden. Das heißt, ich verabschiede mich hier jetzt schon mal. Aber ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Okay. Okay, dann bis gleich. Tschüss. In der Technik heute Nacht Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Nacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen.